Andacht vom 12.08.2021. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Jesus und die Religion. Vorgestern sprach ich über Johannes 11, über die Auferweckung von Lazarus. Ich sagte, dass es wichtig ist, das Herz Jesu zu verstehen. Sonst ist Jesu Handeln nur verwirrend. Ich denke, das macht unsere Beziehung zu Jesus so aufregend. Du kannst ihn nicht in eine Schublade stecken, du musst dich auf ihn einlassen und sein Herz fühlen. Hier ist der wichtige Schlüssel. Lerne, immer das Herz Jesu zu fühlen. Verbinde dich mit ihm von Herz zu Herz. Ich werde noch ein bisschen bei Lazarus bleiben. Da gibt es noch ein paar wichtige Schlüssel. Religiöse Menschen haben immer wieder mit Jesus zu tun. Warum aber lassen sie ihn nicht einfach in Ruhe? Warum stoßen sie sich so an ihm? Darüber bin ich immer wieder verwundert. Früher ging ich auch in atheistische Länder, vor allem in kommunistische. Was ich nie verstand, die Atheisten sagen, es gibt keinen Gott. Wo ist dann ihr Problem, wenn wir an einen Gott glauben? Es war tatsächlich so, wenn ich an die Grenze eines solchen atheistischen Landes kam, stellten sie immer drei Fragen. Die erste Frage war immer, hast du eine Bibel? Warum fragen sie so etwas? Wenn sie an keinen Gott glauben, was stört sie die Bibel? Dann fragten sie, hast du Drogen? Das verstehe ich, sie wollen keine Drogen ins Land geschmuggelt haben. Die letzte Frage lautete immer, hast du Waffen? Das verstehe ich auch noch. Aber warum fragen sie nach der Bibel? Wenn man glaubt, dass es keinen Gott gibt, warum stört einen dann die Bibel? Zurück zu Jesus. In der Bibel lesen wir, dass Jesus die religiösen Menschen konfrontierte, aber sie ihn ebenso. Sie suchten immer die Konfrontation. Schaut die Geschichte vom auferstandenen Lazarus. Johannes 11,45. Viele Juden glaubten an Jesus, manche aber nahmen Anstoß und erzählten den Pharisäern von dem Wunder. Jesus hat gerade jemanden aus dem Grab auferweckt. Jesus tat ein Wunder. Die zwei Schwestern, Maria und Martha, waren wohl nicht verheiratet. Sie lebten bei Lazarus. Jesus gab den Schwestern ihren Versorger zurück. Hier ist das Interessante. Der Mann, den Jesus auferweckte, war wichtig für seine Familie. Es gab kein soziales System damals. Lazarus sorgte für seine Schwestern. Viele Juden glauben also an Jesus wegen des Wunders. Aber das Wunder entzweit die Menschen auch. Die einen glaubten wegen des Wunders und andere gingen zu den Pharisäern. Wenn Jesus sich zeigt, wird es immer Spaltung geben. Das ist traurig. Warum können Menschen sich nicht freuen, wenn ein Wunder geschieht? Heutzutage sind so viele Menschen begeistert, weil der neue Bund so wunderbar funktioniert. Und andere werden religiös. Es ist so verwirrend, wie der Blickwinkel alles verändert. Es hängt nur von der Perspektive ab, aus der zwei Menschen eine Sache anschauen. Mein Vater erzählte mir einmal eine Geschichte, als ich ein Kind war. Zwei Frösche fielen in einen tiefen, tiefen Bottich mit Sahne. Einer sagte, ich werde sterben. Und er starb. Der andere battelte und sagte, Leben ist so gut. Er battelte und battelte. Und dann saß er oben auf der Butter. Es ist so interessant, wie unterschiedlich wir Menschen unsere Umstände sehen. Gott gab mir vor 4 Monaten ein sehr klares prophetisches Wort. Ich werde die Kirche heimsuchen und für viele Menschen wird das nicht besonders angenehm werden. Ich betete darüber, weil ich es zunächst nicht verstand. Ich betete eine ganze Weile lang. Der Herr führte mich zur Offenbarung 2 und 3. Jesus selbst schrieb diese Briefe an die Gemeinden. Dort kündigt er an, er wird schnell kommen. Und es geht auch hier nicht um seine Wiederkunft, sondern um eine Heimsuchung der Kirche. Wenn er schnell kommt, um seine Kirche heimzusuchen, wird es genau die gleiche Spaltung geben wie da in der Bibel. Die einen werden begeistert sein vom Übernatürlichen, die anderen werden ernst und religiös werden. Aus meiner Perspektive heraus sehe ich also deutlich, dass die Kirche entzweit werden wird. In Menschen, die sich an Jesus freuen und eine Beziehung zu ihm haben, und in Menschen, die religiös denken und handeln. Welche Position vertrittst du heute? Wirst du Jesus feiern und dich an seiner Güte freuen und ihm folgen? Das taten viele Menschen damals auch. Aber andere positionierten sich nicht so klar und gingen zu den religiösen Männern und wurden religiös. So wurde das religiöse Spiel fortgesetzt. Wir müssen uns entscheiden, uns auf Jesus zu fokussieren. Aber betrügt euch nicht. Ich bin überzeugt, dass es eine große Verfolgung geben wird, bevor Jesus wiederkommt. Nicht hauptsächlich durch die muslimische Welt, sondern durch Menschen, die sich Christen nennen und religiös sind. Deshalb, folge Jesus, feiere seine Güte und kümmere dich nicht darum, was der Rest der Welt tut. Also, das eine, was ich euch heute mitteilen will, ist, Jesus hat die Menschen in 2 Gruppen gespalten. In die Religiösen, die immer widerstehen, und in die anderen, die von Jesu Güte begeistert sind. Außerdem sehen wir hier noch etwas. Vers 49 und 50. Als die Pharisäer miteinander redeten, sagte Kaiphas: Überlegt, ob es nicht besser ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt. Er sagte das nicht aus sich selbst heraus, sondern in seiner Autorität als hoher Priester. Und es war eindeutig eine Prophetie darüber, dass Jesus für alle sterben sollte. Die Bibel sagt uns, dass dieser Mann, der kein Christ war, prophezeite. Ist es nicht verrückt? Dieser religiöse Mann setzte ein Wort Gottes frei. Das zeigt uns, jeder Mensch kann grundsätzlich prophezeien. Gott kann durch jeden Menschen zu uns reden. Prophezeien ist, das zu sagen, was Gott spricht. Die Bibel sagt, dass Kaiphas das prophezeite, was Jesus tun sollte. Kaiphas prophezeite nicht bewusst. Er fragte nicht Gott, was er sagen sollte, und hörte dann Gottes Wort. Aber Gott kann jederzeit durch jedermann prophezeien. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Wenn Gott durch einen Esel sprechen kann, ist es für Gott kein Problem, durch eine religiöse Person zu reden. Dieser Mensch Kaiphas war ein religiöser Führer, aber er sprach Gottes Offenbarung. Wisst ihr, das ist etwas, was ich in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen lehre. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir Gott versäumen. Wenn wir eine religiöse Beziehung zu Jesus haben, werden wir dauernd an ihm vorbeilaufen. Wenn wir die Einstellung haben, ihn hören zu wollen, werden wir durch den Tag laufen und ihn hören. Ich zeige dir genau jetzt, wo auch du schon an Jesus vorbeigelaufen bist. Stell dir vor, du lebst dein Leben und plötzlich hast du so ein kleines, feines Gefühl im Bauch, dass du etwas tun oder nicht tun solltest. Du ignorierst dieses Gefühl. Später aber stellst du fest, du hättest auf dieses Gefühl hören sollen. Woher kommt dieses Gefühl? Wir erwarten zu viel und viel zu viel im Natürlichen. Gott spricht den ganzen Tag lang zu uns. Wenn wir gelernt haben, auf ihn zu hören, werden wir ihn auch verstehen. Wir müssen lernen, offene Ohren zu haben. Der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 50,4: Der Herr weckt mich, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wir brauchen jeden Tag neu geöffnete Ohren. Darum sollen wir Gott bitten. Wir müssen immer sagen, Gott, ich möchte an nichts vorbeilaufen, was du mir zeigen willst. Öffne meine Ohren und Augen. Es geht nicht darum, wenn der Prophet Reinhard spricht, werde ich hören. Aber wenn ein normaler Mensch spricht, dann nicht. Ich sage dabei nicht, dass Menschen immer prophezeien. Aber ich möchte deine Einstellung herausfordern. Nur so wird uns bewusst, dass, wenn ein Mensch spricht, es auch Gott sein kann, der redet. Durch diese Einstellung wirst du Gott hören. Passt auf, wenn ein Mensch etwas hinzufügt, was nicht in der Bibel steht, ist es eine Sünde. Was sagt die Bibel? Christen werden nicht betrunken. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen betrunkenen Christen gesehen zu haben. Aber jeder Christ ist frei, Alkohol zu trinken, solange er sich nicht betrinkt. Wenn du da etwas hinzufügst, sündigst du. Oder die Bibel sagt, nutze deine Freiheit nicht, um dein Fleisch zu befriedigen. Das wäre Sünde. Sünde ist böse und schadet dir nur. Sag, Gott, ich will dich heute hören. Ich habe Gott schon durch die Natur und durch andere Menschen reden gehört, durch Tiere auch. Es ist erstaunlich, wie viel Gott spricht, wenn man die Ohren geöffnet hat. In Johannes Kapitel 12 geht die Geschichte weiter. Jesus geht zurück ins Haus von Lazarus und isst dort. Maria hat ein sehr teures Salböl gekauft und salbt Jesus die Füße. Judas sagt, es ist schade um das Öl, man hätte das Geld besser für die Armen verwenden können. Ja, dieses Salböl war so viel wert wie das Einkommen eines Jahres. Das wirkt wie Verschwendung. Aber Jesus tadelt Judas. Dabei interessiert Jesus weniger, was Judas sagt, aber er sah ins Herz von Judas. Die Bibel sagt in Vers 6, dass Judas das nicht gesagt hatte, weil er an die Armen dachte, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und vom Geld klaute. Ist das nicht unglaublich? Judas sagt das eine und meint etwas anderes. Hört, Leute, wir müssen immer wissen, dass Jesus weniger daran interessiert ist, was äußerlich geschieht, sondern vielmehr daran, was in den Herzen ist. Äußerlich wirkt Judas Aussage korrekt. Warum wirft man ein Jahreseinkommen weg, wenn Menschen hungern? Stellt euch vor, ein Mann Gottes kommt in mein Haus und ich nehme ein Jahreseinkommen und gieße es über seine Füße. Und rundherum hungern die Menschen. Aber Jesus ist nicht besorgt um das, was außen herum ist. Er schaut immer hinein ins Herz der Menschen. Er wusste, dass Judas sich kein bisschen um die Armen sorgte. Er war selbstsüchtig und geldgierig. Er war ein Heuchler. Wenn er sich wirklich um die Armen gesorgt hätte, hätte er nicht Geld geklaut, sondern mit dem Geld die Hungernden versorgt. Hier ist noch eine sehr kraftvolle Lektion zum Lernen. Das müsst ihr begreifen, Leute. Warum betrog Judas Jesus wirklich? Wegen des Geldes. Er betrog Jesus nicht nur, er verkaufte Jesus. Und das hatte Judas dort bei Lazarus schon im Herzen. Hätte Judas dort im Haus des Lazarus sein Herz verändert, hätte er andere Entscheidungen treffen können. Wisst ihr, wo das Problem liegt? Selbst nachdem Judas Jesus betrogen hatte, hätte er noch umkehren und Buße tun können. Aber er hatte sein Herz nicht verändert. Deshalb brachte er sich lieber um. Und das ist die sehr kraftvolle Lektion daraus. Wenn wir nicht unser Herz behüten, wird es nichts geben, was wir nicht tun würden. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich würde das nie tun. Betrügt euch nicht selbst. Denkt nicht von euch, dass ihr so etwas nie tun würdet. Behütet euer Herz. Ich tue alles dafür, mein Herz zu behüten. Was Judas sagte, zeigte sein Herz. Aber Jesus blamierte Judas nicht. Er ging auf das Argument von Judas ein. Die Armen habt ihr immer um euch. Die Armen sind nicht das Problem. Wenn wir so urteilen, geben wir anderen die Schuld. Jesus ist freundlich genug, uns nicht zu blamieren, sondern uns unser Herz zu zeigen. Wenn wir sehen, was darin ist, können wir damit umgehen und unser Herz verändern. Jesus ignoriert nie, was in unseren Herzen ist. Er gibt uns die Chance, es zu ändern. Judas hätte Jesus nicht betrügen müssen. Gott hatte das nicht so geplant. Beim letzten Abendmahl, bevor Judas wegging, nannte Jesus Judas sogar Freund und lud ihn auch mit ein in den neuen Bund. Was geschah? Judas hatte die Wahl, vom Brot und Wein des neuen Bundes zu kosten und eine veränderte Person zu werden. Auch nach seinem Verrat hatte er noch die Wahl. Aber sein Herz war hart. Wenn dein Herz konfrontiert wird von Jesus, bitte höre auf ihn. Als Jesus rund um den Tisch saß mit seinen Jüngern, heißt es, Jesus liebte sie bis ans Ende. Bis ans Ende liebte er auch Judas. Auch am Kreuz sagte Jesus, Vater, vergib ihnen. Was du von seiner Liebe erlebst, hängt von deinem Herzen ab. Also fang an, die Güte Gottes zu erleben. Amen.